bitte. CB-Funk ist ein aussterbendes Hobby. Ich meine, das sind eigentlich fast alles nur jetzt Ältere, die hier noch QAV sind. Aber wir sind sozusagen die Letzten, die hier die Stange halten, ja. Ich funke seit meinem 8. Lebensjahr, habe mit dem Fahrrad angefangen. Also gut, bei mir sind sowieso, bin sowieso so ein Verrückter, bei mir läuft das Funkgerät Tag und Nacht. Ja, bin hier auf meinem Stammkanal, 27. Ja, wir sind eigentlich jeden Tag hier immer drauf. QAV nennt sich das, genau. Das sind die Crew-Code. Mein Stammkanal ist auch 27. Und wenn mal keiner drauf ist, okay, dann ist noch keiner drauf. Aber die Funkenzeit sind immer an. Und bin nochmal ein Trigo. Ja, Roger, Break war, glaube ich, aus Erfurt, nicht? Nee, das Prego kam aus Bismarck am Osten, ne? Das X kam aus Erfurt. Aber bitteschön. Jeder kann mit jedem quatschen. Ich meine, ich muss ja nicht mit jedem reden, aber jedenfalls, das lässt sich nun bei Funk nicht vermeiden, dass auch Leute lauschen. Alle lauschen, keiner hört. CQ? CQ? CQ? Hier ist Ariel. Ist keiner da? Ist irgendeiner da? Hier ist Ariel, CQ. QRV. QRV? Ich bin bereit, QRV. QAZ? QAZ Ariel. QAZ? Ich bin Lana. Ich bin Ariel. Hast du schon gesagt? Ja? Ja. Lana? Ja? Was bedeutet Lana? Lana hat keine Bedeutung. Jeder Name bedeutet was. Ja, vielleicht. Hallo, Lana. Ist sonst noch einer hier? Ich glaube nicht. Ist ziemlich funkstill gerade. Ich bin immer QRV. Immer funkbereit. Um diese Zeit meine ich. Ich fange immer bei Null an. Das sage ich immer, wenn mich jemand auf meinem Kanal trifft. Frequenz 27,055 MHz. Ich bin immer auf Kanal 8. Das ist Kanal 8. Kanal 8 ist mein Kanal. Du bist auf Kanal 8. Du warst noch nie hier. Bei mir meine ich. Auf meinem Kanal. Ich bin Ariel. Der Löwe. Ariel bedeutet Löwe. Woher weißt du das? Keine Ahnung. Kommt aus dem Hebräischen. Bin kein Hebräer. Ich weiß. Ist nur dein Skip. Ariel ist mein Skip. In Wirklichkeit heißt du... Nicht. Ari? Das darfst du nicht wissen. Hier hat man keinen richtigen Namen. Also ist Ari auch nur ein Skip. Habt ihr gehört? Hört einer zu? Ari ist auch nur ein Skip. Ich hab mehrere Skips. Ari ist kurdisch. Bestimmt bist du auch kein Kurde. Ich bin kein Kurde. Hallo, Ari. Ari bedeutet... Die Flamme. Das hat nichts zu bedeuten. Was? Die Flamme? Wie soll man denn eine Flamme sein? Ich bin keine Flamme. Vielleicht hat Flamme ja was mit Leidenschaft zu tun. Quatsch. Na gut. Ari? Ja? Ich war nicht sicher, ob du noch da bist. Ich bin immer da. Immer auf Kanal 8. Immer nach Feierabend. Immer? Ja. Und? Was und? Schon da bist. bin ich gut im Erzählen. Deswegen bist du doch hier. Du kannst mir doch was erzählen. Aber ich bin auch nicht so gut im Zuhören. Sag mal was. Was denn? Irgendwas halt. Es geht nur um die Stimme. Den Gefallen werde ich dir nicht tun. Das reicht noch nicht. Sag noch mal was. Ich weiß nicht, was du hören willst, wenn du nicht zuhören kannst. Das ist nur ein Test. Sag mal Test. Test. Ich tippe auf den Mars. Du hast einen DX5000, aber mit einer alten Version. 4, schätze ich. Du klingst wie aus so einem Lautsprecher, die von den Minaretten baumeln. Vielleicht liegt's aber auch an einer Antenne. Ja, also ich hab hier eine Feststation natürlich mit einer Dachantenne, ja. Hab hier eine Halblamna, also das heißt eine Antenne, die ist eine Antron 99, die ist 5,50 Meter lang, steht bei mir im 4. Stock hier oben, ganz normaler Altbau, auf dem 4 Meter Mast. Ich habe eine Stabo XF 9082 Professional mit bipolarem Endstufentransistor. Ich klinge echt gut, findest du nicht? Soll ich raten, wie du aussiehst? Meistens habe ich Kopfhörer auf. Wenn ich Kopfhörer auf habe, hört keiner mit. Willst du wissen, wie ich aussehe? Lana ist nur ein Skip. Für die Ordnung ist das wichtig. Es muss immer alles richtig sein. Der richtige Gegenstand muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ich kann das gut. Ich bin ein Picker. Erst sorge ich dafür, dass alles seinen Platz findet. Und zwar so, dass man kaum Platz braucht. Dann sammle ich Teilmengen ein und die ergeben eine Gesamtmenge. Die entspricht dem, was du bestellt hast. Was bietest du denn an? Sie bieten Raum für alles an, weil ich alles lagern kann. Ich weiß, wo alles hinkommt und wie man dann später wieder drankommt. Du bist auf Kanal 8 und du bist Lana. Und ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Ist das eine 99? Hast du 99 zu mir gesagt? Ist das nicht der Code für verpiss dich? 99 ist der Code für verpiss dich. Soll ich? Nein. Ich dachte, ich soll. Nein. QTH? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann gar nicht im Oman sein, ich habe keinen Gateway. Der sogenannte Skip-Off ist, dann kann man auch mal mit Spanien sprechen oder mit, was weiß ich hier, Guatemala. Ich funk nicht über Server. Bist du im Oman? Ich wäre gern mal im Oman. Aber du hast Flugangst. Ich kann nicht weg. Du willst nicht weg. Ich will nicht weg. Woanders? Ich kann dein ganzes Leben so sortieren, dass es überall reinpasst. Mein Gehirn ist eine Insel, also in meinem Gehirn gibt es eine Insel und die ist überbegabt. Und auf dieser Insel stelle ich Beziehungen zwischen Teilen und Raum her. Eleni macht sowas mit dem Teilchen aus dem Weltraum. Die stöbert so Teilchen aus dem Kosmos auf, die sie untersucht. Und so Teilchen ringeln ständig auf uns runter. Sobald du rausgehst, stehst du im Teilchenschauer. Deswegen gehe ich nicht gern raus. Ist Eleni deine Freundin? Meine Freundin heißt Cortland. Cortland? Ja? Cortland ist kein Frauenname. Daran ist Cortlands Mutter schuld. Die ist verrückt. Wegen den Pilzen. Die hat zu viele Psylopilze gegessen. Eigentlich möchte ich nicht in den Oman, sondern lieber nach Griechenland. Wegen Eleni. Warum wohnst du noch bei deiner Mutter? Mach ich doch gar nicht. Du wohnst bei Eleni, einer griechischen Astroteilchenphysikerin. Ja, kann sein. Jedenfalls lebt hier eine Eleni zusammen mit einem Mann. Und der Mann heißt Ewald. Und Ewald ist bestimmt nicht mein Vater. Selbst wenn Eleni meine Mutter wäre. Mein Vater heißt nämlich Kai-Uwe. Und Kai-Uwe wohnt unter uns. Also unter mir und Eleni und Ewald. Er kommt die Treppe nicht mehr hoch. Er kommt die Treppe nicht mehr hoch. Du wohnst bei deiner Mutter. Na und? Alle Griechen wohnen noch bei ihrer Mutter. Du bist kein Grieche. Na und? Und du hast Kai-Uwe. Ich kenne überhaupt keinen Kai-Uwe. Kai-Uwe ist total behindert. Schwerbehindert? Total schwerbehindert. Er säuft sich den Kopf zu und verliert seine Hausschlüssel. Steht schwer betrunken vor der Tür und die Klingel findet er auch nicht. Also geht er in den Garten, durchs Fenster rein, durchs Schlafzimmerfenster. Er klettert die Regenrinne hoch, steht auf dem Fenstersims und rutscht aus. War eine Bruchlandung. Auf einmal war klar, dass Kai-Uwe nicht länger mein Vater sein kann. Weil ich ein Vorbild brauche. Kai-Uwe beansprucht unten jetzt einen Raum für sich. Also für sich und Eleni. Ich wohne nur noch oben. Kai-Uwe kann ja die Treppe nicht hoch. Eleni wohnt unten und oben. Wenn sie oben ist, wohnt sie mit Ewald und mir zusammen. Ewald ist mein Chef. Er ist der Mann von Eleni und er ist Spediteur. Lana? Hallo? Lana, hallo? Okay, das Gespräch ist beendet. Ja? QRT? Ende des Funkgesprächs? Jo, und da bin ich auch schon. Hier ist wieder Kai-Uwe. Mit AI. Quake, mal bitte. Ja, du bist auch gehört. Auch zu dir, 7355 hier aus Wismar von den Frankie 01. Olli, habt ihr da irgendeinen Triersteller? Hier wird gut mit hochgezogen. QRXX, bitte. Ja, bitteschön. Ja. Und das hier auf meinen Kanal! Keller. Einem Keller vor lauter Bildschirm. Quatsch. Hat Cortland mir erzählt. Du kennst Cortland überhaupt nicht. Wir haben uns gestern Abend kennengelernt. Quatsch. Im Funk, du warst ja nicht da. Cortland interessiert sich überhaupt nicht für CB-Funk. Frag sie. Du musst dir mal vorstellen, wenn die Druck gewesen wäre. Oh weia, kannst du nicht mehr anhören, da musst du abschalten. Mit Cortland muss ich nicht sprechen. Sie weiß nämlich einfach so alles. Ich kann sagen, was ich will oder gar nichts und sie weiß immer, was ich meine. Sie braucht auch nichts zu sagen, weil ich auch immer weiß, was sie weiß. Sie weiß bestimmt nichts von dir. Okay. Was wollen wir machen, Ari? Das verstehe ich nicht. Wir funken doch. Ah ja, richtig. Warum funkst du, Ari? Die ganze Welt kann dir zuhören und man kann nur reden. Man kann nichts teilen. Du redest und redest und weißt nicht mal, wie ich aussehe. Ich brauche keinen Computer, um was mit einem zu teilen. Die zapfen nicht an, die Computer. Aber du sollst denken, du bist derjenige, der tankt. Informationen und so. Dabei bist du die Information, die zählt. Ich habe alle Informationen, die ich brauche. Und die wollen sie aus mir rausholen. Und dann füllen sie dich mit neuer Information, für die du gar nichts kannst, mit der du gar nichts zu tun hast. Aber auf einmal glaubst du, dass du das bist. All diese Informationen, die du auf einmal bist, die sich ständig in dich reinfüllen, obwohl du die gar nicht entsorgen kannst. Und dann stürzen sie ab. Zu wenig Bandbreite. Du stürzt ab, weil die Server kollabieren. Und da ist keiner, der dich wieder hochfahren kann. Zu wenig Energie. Zu viel Fremdinformation. Aber wir haben CB-Funk. Citizens Band Radio. Deshalb sind wir die letzten Überlebenden. Weil wir uns trotzdem noch erreichen können. Soll ich raten, wie du aussiehst, Ari? Nein. Also siehst du scheiße aus. Du bist eine Scheißinformation. Ich bin keine Information. Ich sehe nicht scheiße aus. Ist eh nicht wichtig, wie einer aussieht. Ich sehe aber nicht scheiße aus. Sonst wäre Cortland ja auch nicht mit dir zusammen. Cortland, ist das überhaupt nicht wichtig, wie einer aussieht? Mir ist es überhaupt nicht wichtig, wie einer aussieht. Willst du mich treffen, Ari? Ist doch Wochenende. Ja. Am Wochenende funke ich immer. Es gibt Mobilstationen. Oder Handschachteln. Ich wechsle jetzt den Kanal. Okay. Ich habe einfach den Kanal gewechselt. Hör auf, mir hinterher zu rennen. Ich hab nur den Kanal gewechselt. Das ist mein Kanal. Ist das in 99? Ja. Ja? Nein. Nein? Es ist Wochenende. Ich funk immer am Wochenende. Wo bist du? Ich sitze in einem Keller und sehe die Leute draußen vor mir auf Monitoren. Wegen den Überwachungskameras. Wir überwachen unser Haus, das ganze Grundstück und die Straße. Ich sehe gerade Frau Bülke draußen mit ihrem Einkaufstrolley vorbeigehen. Um die Zeit geht sie immer vorbei. Und dann will sie in die Küche gucken. Die guckt, ob mein Vater da ist. Ob der Vorhang auf ist und sie meinen Vater sehen kann. Nur um zu fragen, wie es ihm geht. Wie geht's, Kai-Uwe? Keine Ahnung. Vorhänge sind zu. Kann die Bülke dich sehen? Quatsch. Ich bin doch schließlich im... Im Keller? Quatsch. Warte mal, 600. Wieso ist denn dein Telefon an, wenn du funkst? Lana? Hallo? Bin wieder da. Wer war das? Kann ich nicht sagen. Sag doch mal. Ist dir schon aufgefallen, dass wir die einzigen CB-Funker auf der Welt sind, die immer alleine auf ihrem Kanal sind? War früher anders. Früher? Als ich angefangen habe. Wann hast du denn angefangen? Als er früher in den Hochzeiten, meine ich. In den 70ern und 80ern. Soll ich raten, wie alt du bist, Ari? Ich bin erst 25. Aber er war schon in den Hochzeiten dabei. Da war er vielleicht 18 oder 20. Wer? Dein Vater? Da kam immer nur Knurren und Kratzen, ne? Da ist immer die Treppen runter. Jeden Abend. Als er noch laufen konnte. Die haben früher die ganze Nacht vor ihren Funkstationen gehockt. Und dann am Morgen gleich wieder. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Haben sich alles mitgeteilt, egal was. Die ganze Zeit getwittert haben die. Sich gegenseitig beschimpft und herausgefordert. Ich komme gleich rüber zu dir. Und dann haben sie sich getroffen in irgendeiner Kneipe, um sich zu prügeln. Ja, aber dann hat einer einfach Bier ausgegeben und sie haben Bier getrunken, statt sich zu prügeln. Und jetzt? Funkt dein Vater nicht mehr? Wäre doch eine gute Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu bleiben. ihr wohnt im gleichen Haus. Aber er kommt ja nicht hoch und du gehst nie runter zu ihm. Da könntet ihr euch doch wenigstens auf deinem Kanal treffen, oder nicht? Es gibt Störgeräusche, wenn einer dir so nah ist. Dieselbe Antenne, Ari. Ja, ich weiß schon. Weil der ist ja zu schwach aufgebaut, war mit seiner kleinen Antenne AI. Warte mal. Was ist? 600. Wer war dran? Mein Vater ist dran. Was wollt er? Er sagt... Ich will dich sehen, Ari. Er sagt, Du meldest dich nie. Das wirft er mir immer vor, dass ich mich nie melde. Aber du gehst zu ihm. Er will mich sehen. Und du gehst zu ihm. Hab meinen Schlüssel vergessen. Man braucht einen Code, um bei euch reinzukommen. Es gibt keine Klingel. Ich höre die Hunde bellen. Die Hunde sind nicht echt. Er hat Lautsprecher in den Hecken versteckt. Was? Ruf ihn an! Er ist in der Küche. Willst du einen Tee? Lieber nicht. Er lässt ihn 10 Minuten ziehen und dann schaufelt er 4 Löffel Zucker in jede Tasse. Hier. Trink deinen Tee, Ari. Keine Ahnung, wie du überlebst. Immer nur Tee, Weißbrot, Wurst, Konserven? Erzähl mir was, Ari. Ich weiß nicht was. Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Schuftest und schuftest und hinten kommt nichts mehr raus. Das stimmt doch gar nicht. Warum hast du deine Freundin nicht mitgebracht? Du hast gar keine Freundin, richtig? Doch. Nicht mal das schaffst du. Warum wolltest du mich sehen? Ich weiß nicht, was aus den Möbeln werden soll. Was ist denn mit den Möbeln? Du wirst sie ja wohl kaum haben wollen. Was soll ich mit deinen Möbeln? Ich habe das Haus verkauft, aber sie wollten die Möbel nicht. Wieso verkaufst du das Haus? Was soll ich noch damit? Bleibst du zum Essen? Das ist ein schwieriges Gespräch. Du erzählst ja nie was. Er sagt, ich kann uns was kochen. Er sagt, es sind noch Kohlrouladen da. In der Dose. Also mache ich uns die Kohlrouladen warm. Wir essen die Kohlrouladen. Aber er sagt nichts. Und dann sagt er, ich soll 2 Bier aus dem Kühlschrank holen und mit nach unten in den Keller kommen. Na, wer hat denn heute als Tages als Funker eine Familie? Das gibt doch nur Ärger. Ja, also ich habe keine Familie. Ich lebe alleine schon lange. Bin schon zufrieden so. Meistens sitzt es immer Single. Genau, die keine Frauen haben. Oder alte Säcke. Den drücken wir weg. Aber den hätte man doch auch dazu mitnehmen müssen. der den da anmacht. Nee, nee, der muss weggedrückt werden, denn der kriegt einen Dreher. Meldest du dich mal? Ich bin hier. Was ist los mit dir? Na los, kommst du auch mal raus aus deiner Hütte da. Na. Ist Wochenende, oder? Ist nichts los draußen. Sind alle unterwegs. Ich stell die Hunde an. Was für Hunde? Ist nur so ein Spruch. Erzähl mir was. Was willst du hören? Ich weiß überhaupt nichts von dir. Ich bin 5, als mein Vater aus Bangkok nicht mehr zurückkommt. Ich bin 6, als meine Mutter entscheidet, dass ihre Schwester besser für mich sorgen kann. Ich bin 8, als ein Internat für mich zu sorgen beginnt. Bei 10 zwingt man mich, 2 Klassen zu überspringen. Mit 17 promoviere ich über sozioökonomische und psychografische Reflexe in digitalen Gesellschaften. Auf einmal bin ich abgestürzt. Auf einmal bin ich wieder analog gewesen und es gab kein Zurück mehr. Auf einmal war ich auf dieser Welle hier. Bei dir. So ein Quatsch. Ja, vielleicht. Ich finde, es fehlen so Gedankenräume, wo man sich austauschen kann, ohne gleich an Verwertung zu denken. Diese Verwertungsketten machen mich krank. Ein Schutzraum für Gedanken. Verstehst du? So wie jetzt gerade. Hier mit dir. Naja, du bist nicht da, aber trotzdem. Was für Gedanken denn? Keine Ahnung. Woran denkst du? Keine Ahnung. Stimmt es, dass nur Jungs am CB-Funk sitzen? Dass ihr alle Single seid? Ich bin kein Single. Ich hab ja Cortland. Und dein Vater? War der Single? Mein Vater war Funker. Wo willst du mit dem Bier hin? Er hat gesagt, ich soll 2 Bier aus dem Kühlschrank holen. Sind das seine Hunde? Die sind nicht echt. Das Bellen dient nur zur Abschreckung. Er war mal Personen- und Objektschützer. Irgendwann hat er angefangen, auch uns und unser Haus zu beschützen. Und jetzt will er das Haus verkaufen? Er hat das Haus einfach verkauft. Das mit den Überwachungskameras und den Hunden? Ja. Ich sehe es vor mir. Wo wohnst du? Gegenüber. Ja, sicher. Genau, warte mal, hier will noch einer was sagen. Der ist in einen Hang gebaut, umgeben von lauter Villen. In dem Wolkenkratzer sind vor jedem Fenster Jalousien, die man nicht hochziehen kann. Das leben nur Menschen darin, die das Haus nie verlassen, die nichts zu tun haben. Auf dem Flur und da trinken sie und spielen Karten. Oder sie prügeln sich. Und keiner traut dem anderen. Der aus dem 30. Stock weiß nichts von denen aus dem 2., dass da überhaupt welche sind. Aber einer wohnt da, der so nicht mehr will. Und der fängt an, mit den Lamellen der Jalousien, die so auf und ab zu senken, als würde er Morsezeichen senden. Plötzlich sehen die draußen in ihren Villen, dass das Haus spricht. Plötzlich können sich alle verständigen, weil sie sich Zeichen geben können, die sie weiterreichen, bis sie jeden im Haus erreicht haben. Die Leute trauen sich endlich wieder raus. Und die von draußen, die trauen sich auf einmal rein. Aber dann kommen 3 Männer in wehenden Mänteln. Mit langen, grauen Haaren, grauer Haut und toten Augen. Und es ist klar, die sind gekommen, um ihn umzubringen. Die haben Maschinengewehre und keiner kann die aufhalten. Was war ich in dem Haus? Was hab ich geträumt? Wieso weißt du, was ich träume? Du bist Lana, du bist nicht Cortland. Ich bin Cortland. Du bist nicht Cortland. Ich komm rüber zu dir, okay? Es existiert überhaupt keine Cortland, okay? Ich hab die erfunden. Bist du jetzt zufrieden? Lana? Lana, bist du noch da? Lana? Bitte, Lana, wo bist du? Sag was, bitte! Wo bleibst du, Ari? Bin schon unterwegs. Nicht mal eine Freundin hast du. Nicht mal das schaffst du. Ari? Was? Vergiss das Bier nicht. Hier, dein Bier. Setz dich in den Sessel. Der Sessel ist neu. Setz dich rein. Und jetzt? Nimm die Fernbedienung. Okay. Drück den roten Knopf. Okay, ich drück den Knopf. Ich hab den roten Knopf gedrückt. Hat mich fast in seine Arme rausgeschleudert, der Sessel. Ist ein Aufstehsessel. Ja. Sitzt du jetzt auch in diesem Aufstehsessel? Ja. Er kann ja nicht mehr aufstehen. Kai Uwe. Mein Vater. Ich sitze mit meinem Vater unten im Keller, in seinem Haus, und er hat das Haus verkauft. Und ich sage, ich dachte, ich ziehe später mal in dieses Haus. Und er sagt, später ist zu spät. Wir gucken auf die Monitore, gucken, was draußen so los ist. Das hat er immer am liebsten gemacht. Sich unten im Keller angucken, was draußen so los ist. Als seine Kameras ihm gerade so aufnehmen. Hat ihm immer schon völlig ausgereicht. Die Straße, der Garten, das Haus. Und, was ist draußen los? Die Frau Junghans dreht ihre Runde mit den Hunden. Die Windhunde, die sofort ausrasten, wenn ihnen einer zu nahe kommt. Ja. Und der Kröger wäscht seinen scheiß Hammer in der Einfahrt. Ja. Und überall so in die Rasenmäher. Das Wochenende. Willst du rüberkommen? Wir funken doch. Ah ja, ist ja Wochenende. Der Gerke bleibt vorm Haus stehen und gafft. Er gafft immer zu uns rüber. Jetzt geht er auf die andere Straßenseite. Kapieren's einfach nicht. Nein. Was? Na, das mit Eleni und Ewald und Kai Uwe. Die zerreißen sich das Maul. Naja, sie ist Griechin. Und ihr Ex-Mann sitzt im Rollstuhl. Und ihr neuer Mann wohnt da auch zusammen mit ihr und ihrem Ex-Mann. Und mit mir. Was? Was ist mit dir? Nichts. Ich frag mich nur. Was? Ich habe gerade das Gefühl gehabt, es war so, als würdest du mich sehen können. Siehst du mich? Quatsch. Ich seh dich auch nicht. Ich sitze in dem Aufstehsessel. In dem von deinem Vater. Ja. Ihr seid unten im Keller und... Trinken Bier. Aber er fängt an zu husten. Es dauert ewig, bis er endlich wieder sprechen kann. Und dann sagt er nur... Hol mir noch ein Bier. Ich bleib so lange oben, bis ich sicher bin, dass das mit dem Husten wirklich aufgehört hat. Und als ich wieder runtergehe, sitzt er in seinem Aufstehsessel und irgendwas stimmt nicht mit ihm. Mir fehlt nichts. Seit wann geht das schon so? Sag doch, mir fehlt nichts. Na gut. Du kannst hier übernachten, wenn du willst. Okay. Du weißt ja, wo dein Zimmer ist. Ja. Gib mir die Fernbedienung. Du drückst den grünen Knopf und der Sessel fängt an, sich zu bewegen. Auf einmal ist der Sessel eine Liege. Ich deck dich zu. Ari, gib mir deine Hand. Die fühlt sich weich an, deine Hand. Halt die Ohren steif, Junge. Wir reden morgen weiter. Ja, sicher. Gute gute Nacht. Gute Nacht, mein Junge. Ich habe mal gehört, dass es 7 Himmel und 7 Erden gibt. Und dass die Bewohner der 2. Erde fast andauernd unter Melancholie leiden. Und wenn sie mal nicht traurig sind, dann bekriegen sie sich. Manchmal sind höhere Wesen der 7. Erde zu Besuch gekommen und wollten helfen. Aber sobald sie auf der 2. Erde waren, litten sie unter Gedächtnisschwund und wussten nicht mehr, wer sie waren. Aus kosmischer Sicht ist die Erde ein ganz schlechter Ort. Seku? Seku? Ist Ariel. Keiner da? Ist irgendeiner da? Ist Ariel. Seku? Ich dachte, wir reden weiter. Das haben wir doch gesagt. Wir reden morgen weiter. Ist doch morgen jetzt. Ist immer wieder morgen, jeden Tag. Schuft, das Empfinden kommt nicht mehr raus. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin gut. Ich bin richtig gut. Frag Ewald, ich bin der König in seinen Lagern. Ich sortiere dein ganzes Leben ein, überall. Ich verpack dein Leben so, dass du überall reinpasst. Dass du es überall mit hinnehmen kannst. Am Ende passt jedes Leben in eine Kiste. Das hat nichts mit Logistik zu tun. Am Ende kommt sehr wohl was hinten bei raus, weil ich der beste Picker dieser Galaxie bin. Frag Ewald. Ewald sagt, ich stapel auch wie kein anderer. Und mein Stapler, der kann über 17 Meter hoch stapeln. Da fangen alle anderen an zu kotzen, wenn sie so weit oben stapeln sollen. Aber ich fliege, weil ich ein galaktischer Picker bin. Da kommt so viel hinten bei raus, dass ich mir ein Haus für kaufen kann. Was für ein Haus? Ich schaff so viel Platz für dein Leben, dass ich nicht mal mehr eine Kiste dafür brauche, kapiert? Am Ende brauche ich für dich nicht mal mehr die Kiste. Und ich hab das Haus. Ist das jetzt dein Haus? Das ist jetzt mein Haus. Und es sind meine Möbel. Und es ist mir scheißegal, was aus deinen Möbeln wird. Ari? Was? Warum meldest du dich nie? Ich bin auf Kanal 8. Hat dich früher nie interessiert, die Funkerei? Und wann interessiert es dich, wofür ich mich interessiere? Hast dich nie für irgendwas interessiert. Immer alles angefangen und nie was zu Ende gebracht. Ich kann dich nicht hören. Ich höre nichts mehr. Ich hab die Kopfhörer auf. Ari? Ich wechsle den Kanal. Meldest du dich mal? QRZ Ariel. Ich bin's. Cortland. Ich kenn doch überhaupt keine Cortland. Ist mein neuer Skip. Lana? Cortland! Kannst du dich mal bitte identifizieren, bitte? Lana, Cortland, keine Ahnung, was meinst du? Ich habe mit meinem Vater gesprochen. hat wie du geklungen. Das verstehe ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, mit wem ich spreche. Alles gerät irgendwie durcheinander. Soll ich rüberkommen? Du weißt doch gar nicht, wo ich wohne. Hast du nicht das Haus von deinem Vater gekauft? Ich habe die Möbel. Ich habe die eingelagert. Ewald hat gesagt, ich muss nicht bezahlen, soll sie lagern. Solange ich sie nicht haben will. Wegen der Erinnerung. Vielleicht will ich sie wieder haben. Irgendwann. Dann weiß ich, wo sie sind. Aber du weißt nicht, wo ich wohne. Ich weiß, wo Eleni und Ewald wohnen. Und Kai-Uwe. Du wohnst genau gegenüber. Aber die Jalousien sind unten. Man kann nicht sehen, wer da wohnt. Du musst da raus, bevor die Männer kommen. Die in den wehenden Mänteln mit den toten Augen. Quatsch. Du wohnst gegenüber? Ja, vielleicht. Wir können morsen mit den Jalousien. Du musst sie einfach nur hochziehen. Ja. Ja, vielleicht. Ari? Wir wollten morgen weiterreden. Seine Augen, die waren so tot. Da habe ich seine Hände. Ich habe seine Hände genommen. Die waren anders auf einmal. Man kann sich das vorstellen, aber wenn man es dann wirklich fühlt, fühlt sich das nicht wie irgendwas an, das man sich vorstellen kann. Plötzlich habe ich angefangen, mich zu schämen, weil ich nicht dabei war. Obwohl es das Letzte ist, was ich hätte tun wollen, das zeitlich, räumlich mitzuerleben. Das hätte ich nie aushalten wollen, nicht. Ich bin sehr froh, dass ich schon ein paar Bilder weiter war. Ich habe die Kameras und die Monitore eingeschaltet. Mich vergewissert, dass draußen alles in Ordnung ist. Die Hunde keinen Grund haben, laut zu geben. Also alles seinen gewohnten Gang geht. Genauso wie Frau Böke mit ihrem Einkaufstrolley. Oder der Gerke, der vorm Haus steht und gafft. Ich frage den Arzt, was denn plötzlich bei plötzlichem Herztod bedeutet, weil für meinen Vater war das ja nicht plötzlich. Der hat ja damit gerechnet. Sonst hätte der mich ja nicht nochmal sehen wollen. Oder das Haus verkauft. Oder nicht? Du bist ein komischer Junge. Du bist Lana, oder? Ja. Du wohnst gegenüber? Ja. Bei Eleni, Ewald und Kai-Uwe? Ist sowas wie meine Familie. Ich kann dich sehen manchmal. Auf den Monitoren in deinem Keller. Ja. Das ist doch von meinem Vater. Die Überwachungsanlage. Er beschützt dich nur. Die Funke ist auch von ihm. War sein Hobby. Ich weiß. Und jetzt, wo er weg ist, bist du wieder für ihn da und funkst einfach weiter. Ich funk nur so. Ich funk nur wegen dir. Na klar. Es gibt einen in Cortland. Ganz bestimmt nicht. Du musst zusehen, dass du aus dem Keller verschwindest, bevor die in den wehenden Mänteln dich erwischen. Das war doch nur ein Traum. Ich glaube nicht, dass zwei Menschen das Gleiche träumen können. Über mir, da wohnt einer, in den könnte ich mich sofort verlieben. Der hört immer meine Musik mit. Aber er sagt nie was. Als er angefangen hat, über mir zu wohnen, hat er auch mal Musik gehört, die ich mitgehört habe. Und ich mochte seine Musik. Aber dann hat er auf einmal aufgehört, Musik zu hören. Und seitdem habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn meine Musik läuft, weil sie laut ist und ich weiß gar nicht, ob er sie mag. Ich bin mir sicher, wenn wir uns besser kennenlernen würden, dann bräuchten wir nur noch eine Wohnung für uns beide. Obwohl es eigentlich auch toll wäre, so wie es jetzt ist. Also, ich wohne unter ihm und er wohnt über mir. Und immer wenn einer denkt, dass es für den Moment genug ist, dann geht er entweder hoch oder runter. Und wenn dann alles wieder gut ist, dann geht man runter oder hoch und ist dann oben oder unten wieder miteinander zusammen. Wir kennen uns aber leider überhaupt nicht. Und immer, wenn meine Musik läuft und ich den über mir höre, dann hoffe ich, dass er runterkommt, um sich zu beschweren. Ich finde ihn immer wahnsinnig schön. Obwohl er sich die Beine rasiert. Das kann ich sehen, weil er manchmal Shorts anhat. Viele Freunde hat er jedenfalls nicht. Weil er immer zu Hause ist, wenn er nicht arbeitet. Vor allem am Wochenende. Da ist er fast immer zu Hause und niemand besucht ihn. Ich leider auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich die Beine nur wegen dem Fahrradfahren rasiert. Weil Fahrradrennfahrer das so machen. Er hat ein Rennrad. Er hat auch ein rotes Kapuzen-Sweatshirt, was ihm besonders gut steht. Und morgens, wenn er zur Arbeit geht, dann ist sein Kopf immer leicht nach vorn gebeugt und der Blick ist auf den Boden geheftet. Genau wie bei mir. Das ist am schlimmsten. Die Vorstellung, dass er sich auch zu mir irgendwas denkt. Und dass es gar nicht so viel anders ist als das, was ich denke. Und dass das noch Jahre so weitergeht, wie es schon seit Jahren geht, ohne dass wir je darüber gesprochen haben werden. Ari? Hast du mir zugehört? Ich bin nicht so gut im Zuhören. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich tue einfach immer dasselbe. Ich bin ein Picker. Daran bin ich gut. Bist du auch in irgendwas gut? Keine Ahnung. Ich lebe mit einer Astroteilchenphysikerin zusammen. Setze einen ziemlich unter Druck. Meinst du, du kommst irgendwann mal aus deiner Höhle raus? Es ist wegen der Teilchen. Erinnerst du dich? Draußen regnen ununterbrochen kosmisch verstrahlte Teilchen auf uns runter. Vielleicht ist der Kosmos einfach kein guter Ort für uns. Lana? Da? Hallo? Lana? Ari hier. Ich hab's geschafft, ich bin draußen. Hörst du mich? Ich hab mir die Beine rasiert. Und eine Mobilstation ans Fahrrad montiert. Das ist ein Rennrad. Ich bin jetzt mit dem Rennrad und der Station draußen. Du kannst mich an meinem Sweatshirt erkennen. Das ist das rote Kapuzen-Sweatshirt. Lana? Siehst du mich? Du bist nicht da. Also wo bist du? Folg einfach dem Signal, Ari. Das war das Hörspiel Wellenreiter. Text und Regie Tim Staffel. Sounddesign Jochen Jezusek. Musik Alexandra Holsch. Mit Max Mauf und Henrike von Kuik. Sowie der freundlichen Unterstützung durch Hatti und seine Runde vom CB-Funk Berlin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2014. Dramaturgie Martina Müller-Wallraff.